Wie vollständig verfehlt der immer wieder zu hörende Vergleich mit dem Marshallplan ist, zeigen folgende Zahlen. Die gesamten Leistungen, die das kriegszerstörte Deutschland aus dem Marshallplan empfing, beliefen sich 4 Jahre lang auf 1% des BIP. Insgesamt also 4% des BIP. Dagegen betrugen die Nettoleistungen der EU an Griechenland seit dessen Beitritt 60% des griechischen BIP. Der französische Schriftsteller Edmond Abou schrieb 1858 über Griechenland und den ersten Rettungsschirm, den das Land bekam: Griechenland ist das einzige bekannte Beispiel eines Landes, das seit dem Tag seiner Geburt im totalen Bankrott lebt. Die Schutzmächte Griechenlands mussten schließlich die Zahlungsfähigkeit des Landes garantieren, damit das Land über eine Anleihe im Ausland verhandeln konnte. Die Mittel, die durch diese Anleihe zur Verfügung standen, wurden von der Regierung ohne irgendeinen Nutzen für das Land selbst verprasst. Und nachdem das Geld einmal ausgegeben war, mussten die Garantiemächte aus purem Wohlwollen die Zinsen bedienen. Griechenland konnte sie überhaupt nicht mehr bezahlen. Alle Griechen kennen sich sehr gut und lieben einander wenig. Sie kennen auch kaum jenes abstrakte Wesen, das man Staat nennt. Und das lieben sie überhaupt nicht. Sie rechnen es sich zur Ehre an, keine Steuern zu zahlen. Ihr Herrscher ist ihr Feind, und die schönste Pflicht des Mannes ist es, sein Geld zusammenzuhalten. Einer Regierung, die sich weder ihrer Macht sicher ist, noch ihrer Kreditwürdigkeit, noch ihrer Anhänger oder der Wirtschaftskraft ihres Landes, würde ich raten: Legen Sie eine Anleihe auf. Man leiht allerdings nur Regierungen, die man für gefestigt hält. Man leiht nur einer Regierung, die man für ehrlich genug hält, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Thomas Steffen, für Währungsfragen zuständiger Staatssekretär bei Bundesfinanzminister Schäuble, bestätigte 154 Jahre später die kritische Sicht von Edmond Abou, als er sagte: Ich glaube, dass wir heute sagen können, dass wir seit 2010 wenig Fortschritte gemacht haben, bei Griechenland erschreckend wenig Fortschritte. Manche in Griechenland wollen nicht und manche in Griechenland können nicht. Die Regierungsführung sei deutlich verbesserungswürdig und ist manchmal nicht auf dem Niveau eines europäischen Landes. Bereits sein Amtsvorgänger Jörg Asmussen hatte sich wenige Monate vorher in einem Gespräch mit Michael Lewis ähnlich geäußert. Unter den geduldigen deutschen Finanzbeamten scheint also ein kollektiver Griechenland-Frust zu herrschen, der offenbar nach 2 Jahren vergeblicher Mühen auch ihren sonst so Europa- und Euro-freundlichen Chef, Finanzminister Schäuble, erfasst hat. In einem Interview mit dem Südwestfunk bedauerte er, dass die Griechen so leiden müssen, weil die politische Klasse in Griechenland über Jahre und Jahrzehnte versagt hat. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn Offizielle sich öffentlich so äußern, dann sind die inoffiziellen Erfahrungen und Einschätzungen einfach heillos. Aus dem Frust, dass in Griechenlands Politik und Verwaltung wenig so funktioniert, wie man es von einem europäischen Land erwarten sollte, erwächst der Versuch, in Zusammenhang mit dem zweiten Rettungspaket von 130 Milliarden Euro den Griechen zur Auflage zu machen, beziehungsweise ihnen dabei zu helfen, funktionierende staatliche Strukturen aufzubauen. Das ist natürlich einerseits sehr wichtig, andererseits als Teil eines Rettungspakets das Zeichen für eine ungeheure Naivität beziehungsweise große Verzweiflung der Retter. Wenn alle Griechen steuerehrlich wären, dann gäbe es kein Staatsdefizit. 75% aller qualifizierten Selbstständigen wie Ärzte, Notare und Ingenieure deklarieren ein Einkommen unterhalb des steuerlichen Existenzminimums. Nichts zeigt deutlicher, dass die Probleme des Landes in seiner Politik und seiner Gesellschaft liegen und auch nur dort gelöst werden können. Dies erfordert eine kollektive Verhaltensänderung nahezu aller Griechen. Das Problem besteht ja nicht darin, dass es nicht genügend Griechen gäbe, die lesen, schreiben, rechnen und einen Computer bedienen können, oder dass es zu wenige befähigte Buchhalter oder ausgebildete Juristen gäbe. Die gibt es, aber die sind vorwiegend in Privatunternehmen oder im Ausland tätig. Und soweit sie in Politik und Verwaltung tätig sind, denken die meisten zunächst an ihren eigenen Vorteil. Das Problem ist der Egoismus und die Korruption praktisch der gesamten politischen Klasse und der Missbrauch aller Staatsverwaltungen als Stätten der Selbstbedienung und Bereicherung. Wie will man das von außen ändern, wenn nicht die Eliten in Griechenland selbst das ändern wollen? Korruption und der Betrug am Staat sind in der Matrix der griechischen Gesellschaft so tief verankert, dass die Teilnahme an diesem System für die meisten Griechen geradezu Überlebensvoraussetzung ist. Da die Beamten den Arzt mit einem Umschlag voller Geld bestechen müssen, wenn er ihr Kind behandeln soll, sehen sie sich berechtigt und im Interesse ihrer Familien geradezu dazu verpflichtet, als Amtsträger selber Bestechungen anzunehmen bzw. einzufordern. Das Ganze ist ein Kreislauf, aus dem man nur ausbrechen kann, indem man die Art, wie die griechische Gesellschaft funktioniert, grundlegend ändert. Mit diesem Projekt ist aber jeder überfordert, der sich dieser Gesellschaft als Darlehensgeber oder in politischer Funktion von außen nähert. Michael Lewis schreibt im Sommer 2011 über das Verhältnis der Griechen zueinander und den Zustand ihrer Gesellschaft: "No success of any kind is regarded without suspicion. Everyone is pretty sure everyone is cheating on taxes or bribing politicians or taking bribes or lying about the value of his real estate. And this total absence of faith in one another is self-reinforcing. The epidemic of lying and cheating and stealing makes any sort of civic life impossible. The collapse of civic life only encourages more lying, cheating and stealing. Lacking faith in each other, they fall back on themselves and their families. Into this system, investors had poured hundreds of billions of dollars, and the credit boom had pushed the country over the edge into total moral collapse."